Denn unsere Märchen beginnen alle. Es war einmal. Märchen lügen! Im allerhöchsten Turm schläft und Röschen 100 Jahre lang. Hinter hohen Mauern bis ein Prinz zu ihr gelangt. Jetzt steht ein Reihenhaus, wo der höchste Turm entstand. Die Rosen sind aus Plastik und Röschen wird verkauft. Kommen wir ins Märchenland. Ein Land, das tausend Gesichter hat. Ein Staat, in dem nur noch die Tschechen zählt. Und für jedes kleine Kind ist die Lüge der Held. Land, ein Land, das von